ARD. Volker Ulrich. 8 Tage im Mai. Die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 12. 5. Mai 1945. Aufstand in Prag. Am Morgen des 5. Mai 1945 eröffnete der Sprecher des tschechischen Rundfunks das Programm mit einem merkwürdigen Gemisch aus tschechischer und deutscher Sprache. Je 6 Hodin. Es ist 6 Uhr. In den folgenden Stunden sagte er die Zeit nur noch auf Tschechisch an. Damit ignorierte er bewusst die Weisung des deutschen Intendanten, dass auch künftig alle Sendungen zweisprachig auszustrahlen seien. So begann der Prager Aufstand, der der deutschen Herrschaft im Protektorat Böhmen und Mähren ein Ende setzen sollte. Seit Sommer 1944, als sich die militärische Niederlage Hitlerdeutschlands abzuzeichnen begann, hatte sich in der tschechischen Bevölkerung wachsender Widerstand geregt. Anschläge von Partisanen auf Eisenbahnstrecken und andere wichtige Objekte häuften sich. Staatsminister Karl Hermann Frank, der zugleich höherer SS- und Polizeiminister im Protektorat war, reagierte darauf mit einer Verschärfung der Repression. Durch exemplarische Bestrafungen und massive Drohungen sollten die Tschechen von einem Aufstand abgeschreckt werden. Jeder Versuch, im Inneren Unruhen hervorzurufen, wird im Keime erstickt, ließ er in einem Aufruf vom 8. April 1945 verbreiten. Im Protektorat herrscht Ruhe und Ordnung. Die Führung ist intakt, hat eiserne Nerven und den festen Willen, nichts, aber auch gar nichts verloren oder aufzugeben. Nichtsdestotrotz nahm die Unruhe Ende April 1945 in fast ganz Böhmen und Mähren zu. Die Einkesselung Berlins durch die Rote Armee und der rasche Vormarsch der alliierten Truppen im Westen waren ein untrügliches Zeichen dafür, dass das Kriegsende unmittelbar bevorstand. Am Abend des 30. April wandte sich Staatsminister Frank im Prager Rundfunk an die tschechischen Mitbürger. Durch Feindsender und Flugblätter werde das tschechische Volk mit allen Mitteln der Verführungskunst dazu angestachelt, dem kämpfenden Reich in den Rücken zu fallen. Eine Befolgung dieser Parolen würde zu Chaos und Bürgerkrieg führen. Wiederum warnte Frank davor, auf die Schwäche der Besatzer zu spekulieren. Die deutschen Waffen sind scharf geladen und werden Unruhestifter vernichtend treffen. Allerdings machte sich Frank über die explosive Situation keine Illusionen. Bei seinem Abstecher nach Flensburg am 3. Mai gab er selbst zu Protokoll, dass das Protektorat am Vorabend der Revolution stünde und weder militärisch noch politisch zu halten sei. In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai kehrte der Staatsminister nach Prag zurück. Seine Prognose sollte sich schneller bewahrheiten, als von ihm selbst erwartet worden war. Von der Morgensendung des Rundfunks am 5. Mai elektrisiert, strömten die Prager Bürger auf die Straßen. Die deutschen Aufschriften auf Tafeln und Schildern wurden entfernt und auf öffentlichen Gebäuden tschechoslowakische Fahnen gehisst. In den Ämtern übernahmen tschechische Angestellte die Regie und nahmen die deutschen Vorgesetzten fest. Gleichzeitig begannen Gruppen von Demonstranten, deutsche Soldaten und Zivilisten zu entwaffnen. Um das Rundfunkgebäude entbrannten in den Mittagsstunden heftige Kämpfe. Um 12.33 Uhr trat der Sprecher erneut ans Mikrofon und sandte einen Hilferuf aus. Alle in den tschechischen Rundfunk. Es werden hier Tschechen erschossen. Kommt so schnell wie möglich. Kommt uns zur Hilfe. Das war das Signal zur bewaffneten Erhebung. Kurz nach 18 Uhr befand sich der Prager Rundfunk in der Hand der Aufständischen und der tschechische Nationalrat, eine Organisation verschiedener Widerstandsgruppen, die sich Ende Februar 1945 zusammengeschlossen hatten, wandte sich in einer Proklamation an die Öffentlichkeit. Mit dem heutigen Tag übernehme der Nationalrat als Repräsentant der Revolutionsbewegung des tschechischen Volkes die Regierung der Tschechoslowakischen Republik. Das Protektorat habe aufgehört zu existieren. Um 23 Uhr wurden die Prager aufgerufen, überall in der Stadt Barrikaden zu bauen, um den erwarteten Gegenangriff deutscher Truppen abzuwehren. Der Aufruf fand eine überwältigende Resonanz. Als der Morgen des 6. Mai dämmerte, waren in den von den Aufständischen kontrollierten Stadtteilen rund 1600 Barrikaden errichtet worden. Die in Prag stationierten Einheiten von SS und Wehrmacht waren vom Ausbruch des Aufstands überrascht worden. Sie beschränkten sich zunächst darauf, ihre Stellungen zu halten. Der Befehlshaber der Waffen-SS in Böhmen und Mähren, SS-Gruppenführer Karl Friedrich Graf von Pückler-Burghaus, ließ allerdings von Anfang an keinen Zweifel daran, dass er die Rebellion mit aller Gewalt unterdrücken wollte. Noch am Abend des 5. Mai sandte er einen Funkspruch an das Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Heeresgruppe Mitte, Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner, in dem er die Bombardierung des historischen Stadtkerns von Prag forderte. »Viele Brandbomben! Das ganze Nest muss brennen!« Am Morgen des 6. Mai begannen Kampftruppen der Waffen-SS, sich auf die Außenbezirke Prags zuzubewegen. Während ihres Vormarsches verübten sie zahlreiche Gräueltaten, indem sie zum Beispiel Zivilisten als menschliche Schutzschilde vor sich hertrieben. Gleichzeitig warfen deutsche Flugzeuge Flugblätter ab, in denen die Prager vor die Wahl gestellt wurden, zwischen Kampf, Zerstörung und sinnlosem Blutvergießen einerseits und Ruhe, Ordnung und Aufrechterhaltung des Wohlergehens bis zur Errichtung einer neuen Ordnung andererseits. In Flensburg traf die Nachricht vom Aufstand in Prag erst am Vormittag des 6. Mai um 10 Uhr ein. Umgehend erteilte Dönitz der Heeresgruppe Mitte den Befehl, sich möglichst schnell unter Rettung möglichst zahlreicher deutscher Soldaten möglichst weit nach Westen abzusetzen. Noch am Tag zuvor hatte Generalfeldmarschall Schörner seine Soldaten ermahnt, in diesen schwersten Tagen unseres Reiches die Nerven nicht zu verlieren und nicht feige zu werden. Unsere Disziplin und unsere Waffen in der Hand sind für uns das Unterpfand, anständig und tapfer aus diesem Krieg zu gehen. Nun beeilte er sich, dem schon einmal erteilten Rückzugsbefehl nachzukommen. Dazu mussten aber die über Prag führenden Verkehrsverbindungen freigekämpft werden. Ein Grund, warum Schörner die auf die tschechische Hauptstadt vorrückenden SS-Verbände zur Eile antrieb. Heftige Kämpfe entbrannten auf den Zugangsstraßen zur inneren Stadt. Die Lage der Aufständischen wurde kritisch. Ihre Hoffnungen richteten sich auf die 3. US-Armee General Pattons, die am 6. Mai die westböhmische Stadt Pilsen erobert hatte, also nur noch knapp 100 Kilometer von Prag entfernt war. Was sie nicht wussten, war, dass die Amerikaner mit der sowjetischen Führung eine Demarkationslinie vereinbart hatten, die etwa 70 Kilometer vor der tschechischen Hauptstadt verlief und der Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, General Eisenhower, gewillt war, sich strikt daran zu halten. Hilfe bekamen die Aufständischen jedoch von einer Seite, von der sie sie nicht erwartet hatten. Im November 1944 hatten die Deutschen eine Truppe aus sowjetischen Freiwilligen aufgestellt, nach ihrem Kommandeur Generalleutnant Andrei Vlasov, auch Vlasov-Armee genannt, die die Wehrmacht im Kampf gegen die Sowjetunion unterstützen sollte. Mitte April 1945 war die 1. Vlasov-Division, insgesamt 20.000 Mann, unter General Sergei Kusmitsch Buntjatschenko in das Protektorat verlegt worden. Am 6. Mai entschloss sie sich, die Seite zu wechseln und zugunsten der Aufständischen in die Kämpfe einzugreifen. »Wir, russische Soldaten, die wir den Kampf für die Freiheit unseres nationalen Russlands führen, gegen die weitere Knechtschaft des Bolschewismus, können bei diesem Kampf der tschechischen Nation nicht abseits stehen«, hieß es in einem Flugblatt. Dabei verfolgte General Buntjatschenko durchaus eigennützige Motive. Er glaubte, durch eine Unterstützung des Aufstands für sich und seine Soldaten die Chancen zu verbessern, einer Gefangenschaft durch die Rote Armee zu entgehen. Offenbar war er auch zunächst nicht darüber im Bilde, dass die Amerikaner ihren Vormarsch in Westböhmen abstoppen und die Befreiung Prags sowjetischen Truppen überlassen würden. In drei Kolonnen, mit Panzern und Geschützen, rückte Buntjatschenkos Division am Mittag des 6. Mai in die Stadt ein. Es gelang ihr, den Angriff der Waffen-SS zum Stehen zu bringen und sie aus einigen Stadtteilen wieder zu verdrängen. Im tschechischen Nationalrat war das Eingreifen der Vlasov-Leute nicht unumstritten. Die kommunistischen Mitglieder des Rates sahen in ihnen Verräter der Sowjetunion und Stalins. Nur notgedrungen stimmten sie schließlich zu, ihre Hilfe anzunehmen, setzten allerdings durch, dass am Morgen des 7. Mai im Prager Rundfunk eine Erklärung veröffentlicht wurde, dass die Aktionen General Vlasovs gegen die deutschen Streitkräfte als die eigenen Angelegenheiten seiner Einheiten zu betrachten seien und der tschechische Nationalrat mit ihnen keine politischen Absprachen getätigt habe. General Buntjatschenko war verärgert, und als am Abend die Nachricht kam, dass die Amerikaner ihren Vormarsch nach Prag eingestellt hatten, gab er seiner Division den Befehl zum Abzug nach Westen. In Prag zurückblieben nur einige hundert seiner Männer, die den Kampf an der Seite der Tschechen fortsetzten. Noch am Morgen des 8. Mai dauerten die Kämpfe in Prag an. Gegen 11 Uhr nahm der Bevollmächtigte der Wehrmacht beim Staatsminister für Böhmen und Mähren, General Rudolf Toussaint, und Vertreter des tschechischen Nationalrats die Verhandlungen über einen Waffenstillstand auf. Nach zähem Ringen einigte man sich um 16 Uhr auf ein Abkommen, das die Bedingungen des freien Abzugs aller deutschen Streitkräfte, einschließlich der Waffen-SS und der Polizei, aus Prag und Umgebung regelte. Ferner wurde bestimmt, dass deutsche Frauen und Kinder, soweit sie mit den Einheiten nicht aus Prag abziehen, unter den Schutz des Internationalen Roten Kreuzes gestellt werden sollten. Am Vormittag des 9. Mai rückte die Rote Armee in die befreite Stadt ein. In den Straßen große Begeisterung. Es wird hoch Gloria gerufen. Hunderte von Händen heben sich und winken. Ein Sturm des Jubels hebt sich bei der Ankunft jedes riesigen Panzers, hielt ein Prager Bürger den Augenblick in seinem Tagebuch fest. Die Masse der Heeresgruppe Mitte geriet nach Inkrafttreten der bedingungslosen Gesamtkapitulation um Mitternacht des 8. Mai in sowjetische Gefangenschaft. Der letzte Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Schörner, der seiner Truppe bis zuletzt eiserne Disziplin verordnet hatte, setzte sich mit einem Fieseler Storch Richtung österreichische Alpen ab. Einige Tage später stellte er sich den Amerikanern. Die lieferten ihn an die Sowjetunion aus. Im Februar 1952 wurde er vom obersten Militärgericht in Moskau zu 25 Jahren Haft verurteilt, aber im Dezember 1954 bereits entlassen. Schlechter erging es General Bunjatschenko. Auch er wurde von den Amerikanern an die Russen ausgeliefert und nach Moskau gebracht. Zusammen mit General Vlasov und 7 weiteren Kommandeuren der russischen Befreiungsarmee wurde er hier Anfang August 1946 hingerichtet. Aufruf Eisenhowers an die Displaced Persons. Am 5. Mai 1945 wandte sich der alliierte Oberbefehlshaber für Europa, Dwight D. Eisenhower, in einer über Rundfunk in vielen Sprachen verbreiteten Botschaft an die in Deutschland befindlichen Ausländer, die Displaced Persons. Verlassen Sie nicht den Bezirk, in dem Sie sich befinden. Warten Sie auf Anordnungen. Bilden Sie kleine Gruppen Ihrer eigenen Nationalität und wählen Sie Sprecher, die für Sie mit den alliierten Dienststellen verhandeln. Displaced Persons. Unter dieser Bezeichnung hatte das alliierte Oberkommando in Europa in einem Memorandum vom November 1944 erstmals alle Zivilpersonen zusammengefasst, die sich aus Kriegsfolgegründen außerhalb ihres Staates befinden, die zwar zurückkehren oder eine neue Heimat finden wollen, dieses aber ohne Hilfestellung nicht zu leisten vermögen. Unter diese Definition fielen sowohl Zivilarbeiter und Kriegsgefangene aus aller Herren Ländern, als auch die aus den Konzentrationslagern befreiten ausländischen Häftlinge. Insgesamt handelte es sich bei Kriegsende um rund 11 Millionen Menschen, von denen allein 6,3 Millionen auf die drei westlichen Besatzungszonen entfielen. Die größte Gruppe stellten die sogenannten Fremdarbeiter, junge Männer und Frauen vor allem aus Polen und der Sowjetunion, die im Krieg ins Großdeutsche Reich verschleppt worden waren. Bis September 1944 war die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte auf 7,6 Millionen angewachsen, darunter 5,7 Millionen Zivilarbeiter und knapp 2 Millionen Kriegsgefangene. Jeder vierte in Industrie und Landwirtschaft Beschäftigte stammte aus dem Ausland. Nur der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern hatte es der nationalsozialistischen Führung ermöglicht, den Krieg nach der Katastrophe von Stalingrad noch mehr als 2 Jahre weiterzuführen. Der riesige Kosmos der Zwangsarbeit war zu einem festen Bestandteil des deutschen Alltagslebens in den letzten Kriegsjahren geworden. Jede größere Stadt war mit einem Netz von Lagern und Unterkünften überzogen und jeder Einwohner konnte Fremdarbeiter sehen, wie sie zu ihrer Arbeitsstelle getrieben oder bei der Beseitigung von Bombenschäden eingesetzt wurden. Am schlechtesten behandelt wurden Polen und Ostarbeiter, die aus der Sowjetunion deportierten Arbeitskräfte. Für sie galten Sondererlasse, die sie einer umfassenden Diskriminierung und sozialen Kontrolle unterwarfen. Dazu zählten unter anderem das Tragen von besonderen Kennzeichen, das P- bzw. das Ost-Abzeichen, das Eingesperrtsein in geschlossene, durch Stacheldraht umzäunte Barackenlager, sowie die Todesstrafe für intime Beziehungen zu deutschen Frauen. Je näher das Kriegsende rückte, desto stärkere Unruhe machte sich unter den Fremdarbeitern bemerkbar, desto mehr waren sie einer verschärften Repression ausgesetzt. Allein die schiere Präsenz von Millionen Arbeitssklaven aus den ehemals besetzten Gebieten Europas, die allen Grund hatten, sich für das ihnen angetane Leid zu rächen, nährte diffuse Bedrohungsängste unter der deutschen Bevölkerung. Darauf reagierten die NS-Verfolgungsbehörden mit einer Häufung von Gewaltexzessen. So fielen in den letzten Kriegstagen in allen größeren Städten des Ruhrgebiets hunderte Ausländer, überwiegend Ostarbeiter, den Mordkommandos der Gestapo zum Opfer. Nach dem Einmarsch der alliierten Truppen kam es, wie nicht anders zu erwarten, zu zahlreichen Vergeltungsaktionen. In der Regel gingen die ehemaligen Zwangsarbeiter nicht wahllos vor, sondern suchten sich gezielt die Vorgesetzten, Meister, Lagerleiter, im Ruhrgebiet auch Steiger, die ihnen besonders übel mitgespielt hatten. Zu den Ausschreitungen gegen einzelne verhasste Personen kamen Plünderungen und Diebstähle. Die ausländischen Arbeiter, die in den letzten Jahren von den Deutschen ausgehungert und geschlagen worden waren, ließen sich unmittelbar nach ihrer Befreiung zu beträchtlichen Plünderungen hinreißen, berichtete die amerikanische Journalistin Margaret Higgins Anfang April 1945 aus Frankfurt am Main. Nicht wenige DPs taten sich zu Banden zusammen und durchstreiften die Gegenden rund um die Lager auf der Suche nach Kompensation für die Jahre der Entbehrungen. So hieß es in einem Bericht der 9. US-Armee: DPs bewegen sich von einem Bauernhof zum anderen, Gruppen von wenigen Personen bis zu einer Stärke von 30 bis 40, und fordern die Herausgabe von Produkten, Kleidung, manchmal sogar Schmuck und anderem persönlichen Eigentum. Die DP-Kriminalität, besonders in den ersten Maitagen 1945, spielte in der Wahrnehmung der deutschen Öffentlichkeit eine große Rolle. Sie prägte das Bild der DPs als asoziale, zügellose Horden, das nahtlos an die Diskriminierung der Zwangsarbeiter unter der nationalsozialistischen Herrschaft anknüpfte. Für viele Deutsche waren die Berichte über die Ausschreitung der DPs offenbar gar nicht so unwillkommen, konnten sie dadurch doch das schlechte Gewissen über die brutale Behandlung vor allem der Ostarbeiter und sowjetischen Kriegsgefangenen beruhigen. Dabei war, aufs Ganze gesehen, die Kriminalitätsrate bei den DPs nicht signifikant höher als die der Deutschen, die nach dem Krieg steil anstieg. Die jüdischen DPs. Eine besondere Herausforderung stellte die relativ kleine Gruppe der jüdischen DPs dar. Nur 50.000 bis 75.000 hatten auf dem Gebiet der späteren westlichen Besatzungszonen die Konzentrationslager überlebt. Viele waren bei ihrer Befreiung völlig entkräftet und schwer traumatisiert, hatten ihre Angehörigen verloren und keine Heimat, in die sie zurückkehren konnten. Sie waren noch mehr als andere auf Hilfe und Fürsorge angewiesen. Doch der alliierten Militärverwaltung fehlte zunächst das Verständnis für die besondere Situation der ehemaligen jüdischen KZ-Häftlinge. Sie wurden nicht als eigene Gruppe anerkannt, sondern mussten mit nichtjüdischen DPs in überfüllten Lagern leben, die Assoziationen an ihre Leidenszeit in den Konzentrationslagern weckten. Earl G. Harrison, der im Sommer 1945 im Auftrag des amerikanischen Außenministeriums die DP-Lager in der US-Zone inspizierte, kam in seinem Abschlussbericht an Präsident Harry S. Truman vom 24. August zu einem vernichtenden Urteil. »Wir scheinen die Juden wie die Nazis zu behandeln, mit der Ausnahme, dass wir sie nicht vernichten. Sie sind in großer Zahl in Konzentrationslagern untergebracht und werden anstelle der SS-Truppen von unseren Militärs bewacht. Man muss sich die Frage stellen, ob die Deutschen, wenn sie dies beobachten, nicht vermuten, dass wir die NS-Politik fortsetzen oder sie jedenfalls gutheißen.« Vor allem dieser Bericht sorgte für ein rasches Umdenken. Umgehend wurden rein jüdische Lager eingerichtet, die unter jüdische Selbstverwaltung gestellt wurden. Die tägliche Kalorienzuteilung wurde deutlich erhöht und die jüdischen DPs erhielten auch bevorzugt Wohnungen zugewiesen. »Sie werden mir beipflichten«, schrieb Truman am 31. August 1945 an General Eisenhower, »dass wir eine besondere Verantwortung gegenüber diesen Opfern von Verfolgung und Tyrannei, die nun in unserer Zone leben, haben. Wir haben keine bessere Gelegenheit, dies zu demonstrieren, als durch die Art und Weise, in der wir die in Deutschland verbleibenden Überlebenden behandeln.« Unter den Deutschen verstärkte die besondere Aufmerksamkeit, die den jüdischen DPs als Opfergruppe zuteil wurde, die ohnehin vorhandene Ablehnung. Die damals 14-jährige Ruth Klüger, die die Konzentrationslager Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau und Christianstadt ein Außenlager von Großrosen, überlebt hatte und im bayerischen Straubing untergekommen war, erinnerte sich Jahrzehnte später, als eine inzwischen in den USA lebende, bekannte Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin: In der deutschen Bevölkerung war der Judenhass unterschwellig geworden, brodelte aber weiter, wie ein Ragout in einem Kochtopf guter Qualität eine Weile weiter brodelt und warm bleibt, nachdem die Herdflamme längst abgedreht wurde. Wie hätte es anders sein können? Die Überlebenden erinnerten durch ihr bloßes Dasein an das Vergangene und Begangene. Im Laufe des Jahres 1946 änderte sich die Situation der jüdischen DPs insofern grundlegend, als ihre Zahl infolge des kontinuierlichen Zustroms von Juden aus Osteuropa stark anstieg, eine Folge der antisemitischen Ausschreitungen, die bald nach Kriegsende eingesetzt hatten und im Pogrom im polnischen Kielce im Juli 1946 ihren Höhepunkt fanden. Bis November 1946 suchten 111.139 Juden aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern Zuflucht in der amerikanischen Besatzungszone. Ihnen wurde der DP-Status zuerkannt, obwohl sie der ursprünglichen Definition nicht entsprachen. Damit war es, so die Historikerinnen Angelika Königseder und Juliane Wetzel, zu der paradoxen Situation gekommen, dass der Verursacher der jüdischen Tragödie, nämlich das nationalsozialistische Deutschland, nur kurze Zeit nach Kriegsende zum größten und sichersten Zufluchtsort für jüdische Flüchtlinge wurde, die hier in den DP-Lagern auf ihre Ausreise warteten. Für die große Mehrheit der osteuropäischen jüdischen Überlebenden waren die DP-Lager in Deutschland nur eine vorübergehende Bleibe. Sie wollten nach Palästina emigrieren und erhofften sich dabei die Unterstützung der USA. Doch der Traum von der Auswanderung sollte für die meisten nicht so bald in Erfüllung gehen. Denn die britische Regierung befürchtete, dass eine verstärkte jüdische Einwanderung die Probleme mit der arabischen Bevölkerung in ihrem Mandatsgebiet nur vergrößern würde und verfolgte daher eine restriktive Politik. Nach der Unabhängigkeitserklärung Israels im Mai 1948, die in den DP-Lagern begeistert begrüßt wurde, hatte die Zeit des Wartens jedoch ein Ende. Lebten im Januar 1949 in der amerikanischen Besatzungszone noch über 64.000 Juden in 48 Lagern, waren es im November nur noch 15.000 in 9 Lagern. Nach und nach wurden die jüdischen DP-Lager geschlossen, als letztes im Februar 1957 das Lager Föhrenwald in Oberbayern. Auch mitten im Krieg gibt es Momente der Stille. Menschen treffen sich an Orten, die noch halbwegs intakt sind. In der Kirche, im Büro, auf dem Fußballplatz. Hinten in der Ecke laufen Kinder, aber nicht genug für 2 Mannschaften. Also ist es schwierig, ihr Gerenne Spiel zu nennen. Der ukrainische Autor Serhii Jadan sucht nach den vielen Geschichten zwischen den Bomben, dem Alltag im Ausnahmezustand. Denn mit dem Krieg hört das Menschsein nicht auf. Er zog sie wieder an sich. Sollen wir nicht einfach schlafen, wo wir schon mal die Möglichkeit dazu haben? Keiner wird um etwas bitten. Neue Geschichten von Serhii Jadan. Jetzt in der ARD Audiothek.